بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا In Namen Allahs des Allerbarmes Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, nachdem wir uns zuvor unterhalten haben über die Rückenteile des Wudu, möchten wir uns heute über die Sunna-Teile des Wudu inshallah ta'ala unterhalten. Zunächst einmal Sunna. Der Plural davon ist Sunan und kommt vom Verb Sanna. Und Sanna heißt unter anderem zu Gesetz machen. Und gemeint ist hier etwas, sprachlich gesehen meint man damit etwas vormachen, sodass es zu einer Regel wird für andere. Und dieser Begriff wird, was die religiöse Bedeutung angeht, unterschiedlich verwendet. Und für uns bedeutet der Begriff in diesem Zusammenhang etwas, wofür man belohnt wird, wenn man es tut, und wofür man nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man es unterlässt. Ansonsten, wenn man den Begriff Sunnah in der Hadith-Wissenschaft verwendet, meint man damit die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder noch allgemeiner, es kann sein, man meint mit der Sunna den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir meinen aber damit hier das, was wir gerade eben gesagt haben. Und zu den Sunna-Handlungen des Wudu, da möchten wir einige aufzählen. Eine der Sunna-Handlungen des Wudu ist die Verwendung des Siwak. Der Siwak bedeutet Das Siwak bedeutet, dass sich reinigen mit der Baumbürste. Und dieser Siwak, und das ist auch ein Begriff für die Baumbürste an sich. Und es kommt vom arabischen Wort Istaka. Und Istaka kommt wiederum oder hat wiederum die gleiche Bedeutung im Arabischen wie Dalaka und bedeutet reiben oder geneigt sein. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass man, wenn man den Siwak verwendet, dann ist er immer ein bisschen schief, während man seine Zähne oder damit seine Zunge damit reinigt. Und der Siwak ist nicht nur ein Teil der Fitra, darüber haben wir bereits schon gesprochen, sondern der Siwak ist auch eine Sunna des Wudu und auch eine Sunna des Salah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu." Würde ich es meiner Umma nicht schwer machen, so hätte ich ihnen angeordnet, den Siwak bei jedem Wudu zu benutzen. Und am besten ist es, dass man den Siwak benutzt, bevor man mit dem eigentlichen Wudu beginnt. Denn eine der Weisheiten des Siwak ist natürlich, dass der Mund vorbereitet wird für das Wasser, das überall an den Mund, in den Mund gelangen soll, auch an die Zähne und zwischen die Zähne. Und dafür ist es sinnvoll, dass man mit dem Siwak beginnt, noch bevor man mit dem Wudu beginnt. Und der Siwak beim Wudu oder beim Salah, das heißt vor dem Salah und vor dem Wudu, ist eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Hukum davon, das Urteil ist auch, es ist eine Sunna, also nicht verpflichtend und nicht makruh, nicht haram und nicht mubah, sondern es ist eine Sunna. Ebenso gehört es zur Sunna des Wudu, die Basmala zu sprechen. Die Basmala zu sprechen bedeutet, Bismillah zu sagen. Basmala ist eine Abkürzung für Bismillah, genauso wie man auf Arabisch sagt Hamdallah als Abkürzung für Alhamdulillah oder anderes. Und der Grund dafür oder der Beweis für die Gesetzlichkeit der Basmala, es gibt allgemeine Beweise und auch spezifische Beweise, wobei die einen authentischer sind als die anderen. Und was den spezifischen Beweis angeht, der Prophet sagte in einer Überlieferung von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, la wudu'a liman la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah ta'ala alayh. Kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat, und kein Wudu für den, der nicht Allahs Namen ta'ala darüber erwähnt hat. Allerdings ist dieser Hadith also umstritten. Manche Gelehrte sehen ihn als authentisch an, andere wiederum nicht. Aber das spielt keine Rolle, weil es gibt auch allgemeine Beweise, dass man, bevor man mit einer Tat beginnt, Bismillah sagen soll. Und der Grund, warum wir sagen, dass die Basmala keine Pflicht ist, ist ganz einfach, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu in zahlreichen Hadithen vorgemacht hat, und besonders in den beiden berühmten Hadithen von Uthman ibn Affan radiallahu anhu und Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, und beide sind bei Bukhari und bei Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darin die Basmala nicht erwähnt, und sie wurde darin nicht überliefert, auch in anderen Hadithen nicht, was darauf hinweist, dass sie nicht also eine Säule des Wudu ist, und also keine Wajib, kein Fard. Wir haben gesagt, Wajib und Fard in diesem Zusammenhang ist das Gleiche, sondern es ist eben eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt worden ist nach dem Wudu, und in diesem Moment, wo der Prophet gefragt wird nach dem Wudu, das heißt, jemand fragt ihn, wie soll ich den Wudu machen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, tawadda kama amarak Allah. Mach den Wudu genauso, wie Allah ihn dir angeordnet hat. Und wenn man jetzt die Aya im Koran liest, in Surat Al-Ma'idah, wo Allah über den Wudu spricht, dort kann man die sechs Säulen, die wir gesagt haben, als Normalsterblicher verstehen. Die sechs Säulen haben wir gesagt, dass man diese vier Körperteile wäscht, denn diese vier hat Allah erwähnt, ausdrücklich. Dann haben wir gesagt, als fünfte Säule, die Reihenfolge. Naja, wer kommt auf die Idee, eine andere Reihenfolge zu machen, als die da steht? Ja, höchstens aus Versehen oder so, aber normalerweise machst du ja genau die Reihenfolge, wie es da steht. Und das nächste ist Al-Mu'alah, dass man nicht einen zu großen Abstand lässt. Das ist auch eine normale Sache. Keiner fängt an, den Wudu zu machen, wenn er aufsteht morgens, und dann macht er nur die Hälfte, und die andere Hälfte macht nach dem Dhuhr dann weiter oder wie. Ja, das macht keiner. Das eine muss also eine zusammenhängende Ibadah sein. Das sind die Säulen, die man darunter verstehen kann. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, du musst auch Bismillah sagen, dann hat er einen Konflikt mit diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er hat ihn, den Araber, den Beduinen, darauf hingewiesen, nach der Aya gemäß zu handeln. Insofern gehört also die Basmala zur Vollkommenheit des Wudu. Der Hadith, wenn wir davon ausgehen, dass er authentisch ist, von Abu Huraira, kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat, und kein Wudu für den, der nicht Allahs Namen darüber erwähnt hat, dann müssen wir aber auch wissen, wie wir darauf antworten. Die eine Antwort haben wir bereits erwähnt. Wir haben gesagt, wir betrachten nicht nur diesen einen Hadith, sondern wir betrachten auch andere Hadithe und die Ayat im Koran und alles zusammen. Das heißt, wir betrachten alle Beweise zusammen. Und zunächst einmal, erstens haben wir einen Sarif. Sarif, haben wir gesagt, bedeutet, dass wir einen Text haben, einen Texthinweis haben aus dem Hadith selbst oder außerhalb, aus einer anderen Ayah, der eben darauf hinweist, dass es nicht verpflichtend ist. Und das haben wir gerade gezeigt, auch Surat Al-Ma'idah und dem anderen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch weiterhin gilt, manche Gelehrte haben das als Pflicht gesehen, aber ihre Beweislage ist unter anderem Dilalat al-Iqtiran. Dilalat al-Iqtiran. Das bedeutet, dass man sagt, kein Gebet für den, der kein Wudu verrichtet hat. Jeder wird sagen, darunter ist zu verstehen, dass das Gebet ungültig ist, wenn man kein Wudu hat. Und das gilt unter Übereinkunft der Ulama. Kein Gebet, wenn man kein Wudu hat. Und der zweite Teil des Hadithes heißt, sinngemäß, und kein Wudu, der nicht Bismillah gesagt hat. Denn das ist damit gemeint, wenn man sagt, Allahs Namen darüber erwähnen. Und dann sagen die Gelehrten, wenn der erste Teil verpflichtend ist, dann ist der zweite Teil auch verpflichtend. Diese Beweisführung nennt man Dilalat Iqtiran. Iqtiran heißt, dass zwei Sachen zusammen erwähnt werden. Im gleichen Atemzug, im gleichen Satz. Okay? Und dann sagt man, naja, wenn das eine so ist, dann wird das andere auch so sein. Und diese Beweisführung ist bei den meisten Usul-Gelehrten schwach. Diese Beweisführung ist bei den meisten Usul-Gelehrten daif, weil es da Gegenbeispiele gibt dafür, genug Gegenbeispiele gibt dafür, die darauf hinweisen, dass diese Regel so nicht anwendbar ist. Und ein Beispiel ist aus dem Koran Karim, Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, inna allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan. Das bedeutet sinngemäß übersetzt, wahrlich Allah ordnet Gerechtigkeit und Güte an. Gerechtigkeit und Güte an. Gerechtigkeit bedeutet 1:1. Der eine leiht 5 Euro, dann muss auch 5 Euro wieder zurückgeben. Richtig? Güte würde bedeuten, jemand leiht dir 5 Euro und dann sagst du, natürlich ohne das vorher ausgemacht zu haben, weil dann wäre es ja keine Güte, dann sagst du, okay, im Nachhinein sagst du am Tag, wo du es ihm zurückzahlst, ich gebe ihm 10 zurück, weil er mir so einen guten gefallen hat. Und das darf man. Ja, das darf man. Wenn es vorher ausgemacht wäre, dann wäre es natürlich ein Zins. Aber wenn man das nicht vorher ausmacht, dann sind die 5 Euro zusätzlich ein Geschenk, das man der Person gegeben hat. Man kann Allah spontan nicht betrügen. Ja, entweder man hat es vorher ausgemacht oder man hat es vorher nicht ausgemacht. Und wenn man jetzt diesen Zusatz gibt, ist diese zusätzliche 5 Euro, gehört das zur Gerechtigkeit? Nein, das gehört nicht zur Gerechtigkeit, sondern das gehört zur Güte. Das ist mehr als Gerechtigkeit. So, und jetzt die Frage, muss man das? Mit Sicherheit nicht. Ja. Und deswegen, und die Ayah sagt aber, Allah ordnet an Gerechtigkeit und Güte, Ihsan. Okay. Und jetzt, trotzdem ist das erste verpflichtet und das zweite nicht. Okay. Und deswegen, wenn wir jetzt hier Dilalat Iqtiran anwenden würden, dann würden wir sagen, beides ist verpflichtend und das ist falsch. Oder wir sagen, beides ist erwünscht, Mustahab, Sunnah, das ist auch falsch. Okay? Und dafür gibt es ein paar Beispiele, deswegen diese Art von ist übrigens die gleiche Beweisführung wie beim Alkohol auch. Manche sagen, wie heißt es, Alkohol ist Najis. Entschuldigung, manche sagen, wie die Zahiriya sagen, Alkohol ist Tahir. Ja? Und du hast aber die Ayah im Koran, Surat al-Ma'ida, Allah erwähnt mehrere Sachen. Innam al-Khamru, al-Khamr ist der Wein. Und Al-Maisir ist ein Glücksspiel zum Beispiel und noch ein paar andere Sachen. Los, Pfeile, Opfersteine. Ne? Und dann sagen sie, bei den Opfersteinen ist klar, die sind Nijis, weil darauf wird ja geopfert. Das Blut fließt dort von den toten Tieren oder den nicht ordnungsgemäß geschlachteten Tieren. Und dann ist das Blut natürlich Nijis. Und das gleiche gilt für die, das gleiche gilt eben nicht für die Glücksspiele. Glücksspiele, wie zum Beispiel bestimmte Kartenspiele oder ähnliches, die sind ja nicht an sich Najis. Das heißt, das ist ja keine Najasa, sondern das ist eine abstrakte Najasa. Das ist keine wirkliche Najasa, sondern eine abstrakte Najasa. Und dann sagen sie, guck, genauso wie das Glücksspiel eine abstrakte Najasa ist, muss auch automatisch dann der Wein eine abstrakte Najasa sein, keine wirkliche Najasa sein. Und das ist die gleiche Beweisführung. Also, wenn man von dieser Beweisführung überzeugt ist, Dilalat Iqtiran, dann wendet man sie bei beiden Themen an. Und wenn nicht, dann verwirrt man sie auch bei beiden Themen. Ansonsten braucht man gute Begründung, warum man es einmal anwendet und warum man es einmal nicht anwendet. طيب wann spricht man die Basmala aus? Man spricht die Basmala gemäß der Sunna aus, bevor man mit der ersten Sunna Handlung beginnt. Das heißt, bevor man mit dem Waschen der Hände zum ersten Mal beginnt. Ich sage extra zum ersten Mal, weil beim ersten Mal waschen der Hände wäscht man ja die Hände von Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Und danach nachdem man sein Gesicht gewaschen hat, wäscht man ja seine Hände nochmal, aber dann nicht nur von Fingerspitzen bis zum Handgelenk, sondern von Fingerspitzen bis inklusive dem Ellbogen, wie wir natürlich schon bereits gesprochen haben, weil das ist ja dann ein Rücken. Das erste ist eine Sunna und das zweite dann nach dem Gesicht ist ein Rücken. Wie verhält man sich an unreinen Orten, zum Beispiel bei Toiletten? Bei solchen Orten ist es problematisch, dort Allahs Namen zu gedenken. Und deswegen macht man das in diesem Fall nicht. Wenn man nur reingeht, um den Wudu zu machen, dann kann man natürlich die Basmala sagen, bevor man die Toilette betreten hat. Und dann kann man den Wudu verrichten und dann hat man die Sunna praktiziert. Aber wenn man reingeht, um sein Geschäft zu verrichten, oder man ist schon drin und möchte dann Wudu machen, in diesen Fällen lässt man die Basmala einfach weg. Denn man gedenkt nicht Allah subhanahu wa ta'ala an unreinen Orten. Die dritte Sunna, die wir heute uns anschauen müssen, ist das Waschen der Hände zu Beginn des Wudu. Das Waschen der Hände zu Beginn des Wudu, die Gelehrten teilen es in drei Fälle. Es kann manchmal wajib sein, manchmal eben mustahab sein. Und das hängt einfach davon ab, ob die Hände rein sind oder nicht. Weil entweder man ist sich sicher, dass sich an der Hand Najasa befindet, dann ist dieses Waschen am Anfang des Wudu wajib. Oder man ist sich sicher, dass an den Händen keine Najasa ist, am Anfang des, dann ist das Waschen der Hände am Anfang des Wudu eine Sunna. Oder man ist sich nicht sicher, ob daran Najasa ist oder nicht, dann ist in diesem Fall auch eine Sunna oder Mustahab, dass man seine Hände am Anfang wäscht. Weil wenn wir uns nicht sicher sind, ob Najasa vorhanden ist oder nicht, dann lautet die Regel, wir gehen davon aus, dass dort keine Najasa vorhanden ist. Und dieses Waschen ist dreimal am Anfang des Wudu und das ist natürlich auch äußerst angebracht, denn mit den Händen transportiert man das restliche Wasser für die anderen Körperteile und dafür sollten sie sauber sein. Ein weiterer Fall, an dem man verpflichtend seine Hände wäscht, ist, wenn man vom Schlaf aufgewacht ist. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann soll er seine Hand waschen, bevor er sie in sein Wudu-Wasser eintaucht. Denn ihr wisst nicht, wo eure Hände die Nacht verbracht haben. Und so hat der Prophet ja das angeordnet. Und unabhängig davon, ob wir an der Hand Najasa sehen oder nicht. Und denn wenn es darum ginge, ob Najasa da ist oder nicht, dann hätte er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr nach dem Aufstehen Najasa vorfindet an euren Händen, dann wascht sie. Hat aber nicht. Sondern hat gesagt, dass man seine Hand nach dem Schlafen, Schlafen in der Nacht waschen soll. Und gemeint ist aber der Schlaf an sich und die Nacht spielt keine Rolle. Also das heißt, es spielt keine Rolle, ob das am Tag war oder in der Nacht war, denn es geht darum, dass man sein Bewusstsein verloren hat. Und die Tatsache, dass der Prophet die Nacht erwähnt hat, ist, weil es eben meistens der Fall ist. Meistens schläft man nachts und nicht tagsüber. Eine weitere Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Madmada und der Istinshaq. Madmada bedeutet, dass man Wasser in den Mund einführt und dieses Wasser herumschüttelt. Das heißt, man spült seinen Mund aus. Und Istinshaq bedeutet das Ausspülen der Nase. Genauer genommen bedeutet Istinshaq das Einziehen des Wassers in die Nase. Und Istinthar bedeutet es dann wieder rauszudrücken, das Wasser. Und auch diese Madmada und Istinshaq, beides gehört nicht nur zur Fitra des Menschen, sondern es gehört auch zur Sunna des Wudu. Und manche Ulama verstehen auch unter der Madmada, dass man nicht nur das Wasser im Mund bewegt, sondern dass man auch das Wasser wieder ausspuckt. Und demnach wäre der Wudu nicht gültig, wenn man davon ausgeht, dass die Madmada verpflichtend ist und wenn man dann das Wasser runterschlucken würde, statt es ausspucken würde. Aber die meisten Ulama sagen natürlich, dass die Madmada eine Sunna ist. Wie wir es jetzt gerade auch gesagt haben. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass also der Madmada ist nicht, wie wir gesagt haben, eine Sunna ist. Und eben nicht wajib. Und die Beweisführung ist ähnlich, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran Karim in Surat al-Ma'idah uns angeordnet, das Gesicht zu waschen. Und wenn man diese Ayah liest, kann man nicht darunter verstehen, zwangsläufig, dass man auch seinen Mund und seine Nase ausspülen muss. Denn wenn man jemandem sagt, wasch dein Gesicht, nimm Wasser und wäsch damit die Oberfläche seines Gesichtes, ohne seinen Mund und seine Nase auszuspülen, hat er eindeutig die Anordnung richtig umgesetzt. Von ihm jetzt mehr als das zu verlangen, wäre mehr als man verstehen kann aus der Anordnung. Und deswegen sagen wir auch hier, dass die Madmada und der Istinshaq eine Sunna ist des Wudu und keine Wajib-Handlung ist des Wudu. Wenn man nachdem man seine beiden Hände dreimal gewaschen hat, spült man ja Mund und Nase aus. Und dazu nimmt man mit der rechten Hand dreimal Wasser. Und jedes Mal, wenn man Wasser genommen hat, führt man dieses Wasser zuerst in den Mund und dann in die Nase ein. Das heißt, man nimmt einmal Wasser und von diesem Wasser wäscht man sozusagen Mund und Nase oder spült man Mund und Nase aus. Und diesen Prozess macht man dreimal. Das insgesamt schöpft man dreimal Wasser und nicht sechsmal, dreimal für die Nase und dreimal für den Mund und dreimal für die Nase, sondern dreimal und jedes Mal wird geteilt, einmal für den Mund und einmal für die Nase. Und diese Variante, die bevorzugte Variante nennt man Wasl. Wasl bedeutet verbinden. Das ist die Variante, bei der Mund und Nase, das Waschen von beides miteinander verbunden wird. Wenn wir schon beim Istinshaq sind, beim Ausspülen des Mund und Nase, dann passt es auch, dass wir einen weiteren Fall erwähnen, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an dem man seine Nase ausspült, und zwar, wenn man nachts geschlafen hat. So berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer von seinem Schlaf aufwacht, soll seine Nase dreimal ausspülen, denn ein Satan schläft nachts auf den Nasenlöchern. Und diese Hadithe, wie auch andere, gehören zu Ilm al-Ghayb, das heißt, gehören zum Verborgenen. Und damit soll gesagt werden, dass der Muslim an solche Sachen glaubt, auch wenn er nicht weiß, wie diese Sache tatsächlich, was es vorgeht, vor sich, wie das tatsächlich stattfindet. Denn von uns ist verlangt worden, daran zu glauben, und von uns ist nicht verlangt worden, nach der Art und Weise zu fragen. Ebenso soll man aufpassen, wenn man fastet, dass man seine Nase nicht zu sehr, nicht zu intensiv ausspült, denn es kann passieren, dass man aus Versehen Wasser in den Magen schluckt. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith von Laqit ibn Sabrah radiallahu anhu: Asbiri al-wudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa balig fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Führe den Wudu vollkommen durch, das heißt ausführlich durch, fahre durch deine Finger, das heißt also wasche auch die Stellen zwischen deinen Fingern, spüre deine Nase tief aus, es sei denn, du fastest. Und da können wir auch ein weiteres Sunna hier ableiten, dass man auch also nicht nur einfach seine Hände wäscht und dafür sorgt, dass das Wasser überall hinfließt, sondern auch, dass man mit den Fingern in den Zwischenräumen fährt. Und aus diesem Hadith können wir eine Regel ableiten. Sie lautet, auf Kosten der Pflichten eine freiwillige Tat zu begehen oder deswegen etwas Verbotenes in Kauf zu nehmen, macht keinen Sinn. Auf Kosten der Pflichten eine freiwillige Tat zu begehen oder deswegen etwas Verbotenes in Kauf zu nehmen, macht keinen Sinn. Das heißt, hier in diesem Fall, normalerweise das Ausspülen, intensive Ausspülen der Nase, ist mustahab. Aber diese Sache, sie kann führen dazu, dass das Fasten ungültig wird. Also lassen wir diese Sunna weg und praktizieren sie nicht, aus Angst davor, eine Pflicht zu verletzen. Und daraus können wir auch schlussfolgern, dass der Gelehrte oder der Richter oder der Imam manchmal etwas erlaubt oder etwas verbietet, je nachdem, wozu die Sache letztendlich führt. Das heißt, wenn eine Sache dann letztendlich zu Verbotenem führt, kann es sein, er sagt, das ist haram, obwohl die Sache nicht an sich haram ist, aber sie führt zu Verbotenem. Und das natürlich wird abgeleitet auch durch andere Beweise, wie Allah sagt, subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und beleidigt nicht diejenigen, die sie außer Allah anrufen, damit sie nicht in Übertretung ohne Wissen Allah beleidigen. Surat Al-An'am 108. Ebenso gehört es zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man ein Bart hat, dass man ihn mit den Fingern beim Waschen des Gesichtes durchfährt. Und hierzu gibt es auch einen Hadith, und zwar berichtet uns Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. Und zwar berichtet uns Anas رضي الله عنه, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم beim Wudu eine Handvoll Wasser genommen hat und sie von unterhalb seines Bartes hineinführte und damit seinen Bart durchfuhr, das nennt man auf Arabisch Takhlil, dann sagte er, so hat es mir mein Herr Azza wa Jal angeordnet. Jalla Jalala. Und auch hier gilt wieder die gleiche Beweisführung. Es ist eine Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala, aber die Frage ist, ist diese Anordnung verpflichtend oder nicht verpflichtend? Und wir haben schon, da wir gesagt haben, wir reden gerade über Sunnah-Teile, haben wir die Antwort eigentlich schon gegeben. Man sagt, das ist auch eine Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Entweder war es für ihn verpflichtend und für andere eine Sunnah oder für alle eine Sunnah, denn auch in diesem Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als der Beduine ihn gefragt hat, hat zu ihm gesagt, tawadda kama amarakallah. Das heißt, wasche dich so oder mach den Wudu so, wie Allah es dir angeordnet hat. Und darin kommt eben das Durchfahren des Bartes mit den Fingern nicht vor. Und deswegen können wir auch nicht davon ausgehen, dass das eine verpflichtende Anordnung ist. Und außerdem, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim den Begriff Wajah. Das heißt, Wajah, was man normalerweise übersetzt mit Gesicht, ist derjenige Teil des Kopfes, der dir frontal begegnet, wenn du jemanden anschaust. Und normalerweise, wenn du jemanden anschaust, von vorne, dann versteht man darunter den Teil, den wir beschrieben haben, als wir gesagt haben, Gesicht. Das heißt, horizontal von dem einen Ohrläppchen zum anderen und vertikal vom Haaransatz bis zum unteren Teil des Kinnes. Und das ist die vordere Teil, das ist das, was man sieht. Und wenn du von vorne auf einen Menschen schaust, siehst du weder sein Mundinneres, noch siehst du sein Naseninneres, also kann das nicht zum Wajh gehören. Und du siehst auch nicht, was zwischen seinen Barthaaren ist. Also kann es auch nicht sein, dass das Durchfahren der Finger durch den Bart eine verpflichtende Anordnung ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie dem auch sei, natürlich soll man das umsetzen, denn wir sagen, Sunnah und Wajib, der Nutzen davon soll nicht sein, dass man wie heißt es, die Sunna Handlungen unterlässt, weil dann hat dir das Wissen ja gar nichts genutzt, sondern das Wissen soll dir in dieser Hinsicht nutzen, dass du zum Beispiel gefragt wirst, ich habe das vergessen zu machen, oder ich habe wenig Wasser, reicht es, wenn ich meine Hände am Anfang nicht wasche, reicht es, wenn ich meine Hände nur einmal wasche, statt dreimal wasche, darin liegt der Nutzen. Oder zum Beispiel, du musst etwas erledigen, was wichtig ist, und du hast wenig Zeit, das ist der Nutzen aus dem Wissen um solche Sunna-Handlungen. Ansonsten, wenn das Wissen um die Sunna dich dazu bringt, die Sunna nicht umzusetzen oder weniger umzusetzen als vorher, dann bleib lieber vom Unterricht fern. Eine weitere Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es, dass man mit rechts beginnt. Das heißt, bei allen Körperteilen beim Wudu, wo es einen rechten gibt und einen linken gibt, beginnt man erstmal mit dem rechten Teil. Abgesehen, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala, von ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn man über die Ledersocken streicht. Aisha radiallahu anha berichtet, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعده. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam liebte es, soweit er konnte, bei allem mit Recht zu beginnen, bei seiner Reinigung, seinem Kämmen und seinen Schuhen. Warum habe ich gesagt vorhin nicht bei allem? Weil, je nachdem wie es überliefert worden ist, wenn es um eine spezielle Ibadah geht, wie zum Beispiel den Wudu, und zwar bei den Ohren zum Beispiel, ist nicht überliefert, dass man erstmal das rechte Ohr streicht und dann das linke Ohr streicht, sondern es ist überliefert, dass man das gleichzeitig macht. Und genauso, wenn man über die Socken streicht. So sagte Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu, فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. Dann wusch er sich zum Gebet und strich über seine beiden Ledersocken. Und er hat nicht gesagt, dass er erst rechts gewaschen hat und danach erst links, erst rechts benetzt hat, gestrichen hat und dann erst links. So eine Art ist offensichtlich gleichzeitig gemacht. Aber zum Beispiel das Gesicht braucht man nicht in zwei Hälften teilen, dass man erst mit der rechten Gesichtshälfte wäscht und dann die linke, sondern je nachdem, wie es überliefert worden ist. Zum Beispiel beim Russel, als Nebeninformation, dazu kommen wir noch natürlich, inshallah, aber beim Russel zum Beispiel ist überliefert, dass man, wenn man den Kopf wäscht, dass man erstmal die rechte Kopfhälfte wäscht und dann die linke Kopfhälfte wäscht und dann nochmal den gesamten Kopf wäscht. Das ist natürlich extra überliefert worden. Aber grundsätzlich gilt, dass man erstmal rechts beginnt und danach mit links weitermacht. Ebenfalls ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man sein Gesicht, seine Hände und die Füße dreimal wäscht. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wusch jede Stelle einmal, dann sagte er, das ist ein Wudu, ohne den Allah das Gebet gar nicht erst annimmt. Danach wusch er jede Stelle zweimal und sagte, wenn man den Wudu so durchführt, wird Allah einem die Belohnung verdoppeln. Hiernach wusch er jede Stelle dreimal und sagte anschließend, das ist meine Art, Wudu zu verrichten und die Art der Gesandten vor mir. Und was bedeutet es, dreimal zu machen? Dreimal bedeutet zum Beispiel beim Waschen der Hände, dass man dreimal schöpft. Und nicht sechsmal schöpft, sondern man schöpft einmal mit der einen Hand und danach wäscht man beide Hände gleichzeitig. Und dann schöpft man ein zweites Mal, wäscht damit beide Hände und dann schöpft man ein drittes Mal und wäscht damit auch beide Hände. Und hier auch nochmal die Erinnerung daran, wie wichtig es ist, dass man versucht, sich an die Sunna zu halten, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und dann kommt es natürlich darauf an. Ich habe vorhin gesagt, wenn man es mal eilig hat, wenn man vielleicht wenig Wasser hat oder ähnliches, aber trotzdem je mehr man auf die Sunna achtet, desto mehr größer ist auch die Belohnung. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma salla raka'atayn yuqbilu alayhima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahu al-jannah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand Wudu auf die beste Art und Weise verrichtet, dann zwei Raka'a betet, in denen er sich mit Herz und Seele hingibt, so wird das Paradies für ihn bindend. Der Beweis, dass das Dreimalige eine Sunna ist, ist die Ayah aus Surat al-Ma'idah wieder. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala: O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Salah aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und sobald du das einmal umgesetzt hast, hast du die gesamte Ayah umgesetzt. Und hier zeigt sich wieder, liebe Geschwister, dass die Menschen unterschiedlicher Stufen sind. Ja? Der eine leitet aus der Ayah eine Regel ab, der andere liest nur das, was da steht und versteht nicht mehr. Der nächste Gelehrte leitet davon zig Regeln ab, und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die einen Menschen über die anderen gestellt. Nachdem wir den Wudu jetzt kennengelernt haben, was man dringend machen muss, was man machen sollte, ist es vielleicht sinnvoll, an dieser Stelle zu erwähnen, wie diese beiden Formen des Wudu aussehen. Also die minimale Form ergibt sich natürlich daraus, es gibt also die minimale Form, die komplette Form. Die minimale Form ergibt sich natürlich daraus, dass man die sechs Säulen des Wudu, die sechs Rückenhandlungen des Wudu umsetzt. Das ist erlaubt, und wer das macht, dem kann man nichts vorwerfen. Natürlich verschenkt er viel Belohnung, aber es ist eine freiwillige Sache, die Sunna-Handlungen des Wudu umzusetzen. Aber trotzdem Vorsicht, wir müssen darauf hinweisen, dass wenn man schon jedes Körperteil nur einmal wäscht, muss man aufpassen, dass man auch das richtig macht und dass man nicht leichtsinnig umgeht. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gesehen hat, wie manche Sahaba, ihren Wudu vollzogen haben und dann gebetet haben, dann hat er gesehen, dass ein Teil ihres Fußes nicht gewaschen worden ist, dass so groß war, wie ein Fingernagel, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Wailun lil aqabi minan nar. Das heißt, wehe den Fersen vor dem Feuer. Denn du bist verpflichtet worden, die Ferse zu waschen, das heißt, den gesamten Fuß zu waschen. Und dann bedeutet auch, dass du dich darum kümmern musst, dass es ordentlich gemacht wird. Und du kannst nicht sagen nachher: Ich habe es nicht, ich habe nicht absichtlich gemacht. Du hast nicht absichtlich gemacht, aber was du gemacht hast, du hast es nicht ordentlich genug gemacht. Das hat dazu geführt. Deine Unachtsamkeit hat dazu geführt, und dafür wird man zur Rechenschaft gezogen. Die vollkommene Form des Wudu, das bedeutet zunächst einmal, fasst man die Absicht, diese Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala durchzuführen. Das heißt den Wudu. Und wie wir gesagt haben, am besten ist es, man beabsichtigt keinen bestimmten Gottesdienst, sondern einfach den Wudu allgemein. Ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala den Hadath von einem entfernt. Danach sagt man Bismillah, das heißt im Namen Allahs. Nachdem man Bismillah gesagt hat, wäscht man seine Hände dreimal bis zum Handgelenk. Und für jedes Glied, das gewaschen werden muss, wird je nach Anzahl der Waschgänge neues Wasser geschöpft. Und es spielt keine Rolle, ob die Hand noch feucht ist vom letzten Waschdurchgang oder eben nicht. Danach nimmt man dreimal Wasser, nachdem man seine Hände dreimal gewaschen hat, nimmt man dreimal Wasser, und bei jedem Mal Wasser schöpfen, teilt man das Wasser, einen Teil davon nimmt man in den Mund und spült damit den Mund aus, und den anderen Teil davon zieht man in die Nase und spült damit die Nase aus. Nachdem man sein Mund und Nase gespült hat, nimmt man Wasser und wäscht damit sein Gesicht dreimal und fährt mit seinen Fingern durch den Bart, wenn man einen dichten Bart hat. Ansonsten sollte man einen dünnen Bart haben, sodass man die Haut darunter sehen kann, muss man die Haut darunter auch waschen. Das heißt, das Wasser muss also dahin gelangen. Denn wenn man einen dichten Bart hat, dann reicht es aus, wenn man die Oberfläche der Haare anfeuchtet, so quasi Masch macht. Und vollständiger ist es, und wir reden ja jetzt gerade von Vollständigkeit, ist, dass man auch durch den Bart fährt. Aber wenn der Bart dünn ist, das heißt, man kann die Haut darunter sehen, dann reicht es nicht, wenn man einfach nur die Oberfläche darüber streicht, sondern man muss die mit den Fingern durch den Bart fahren. Nachdem man sein Gesicht dreimal gewaschen hat, wäscht man sich die Hände von Fingerspitzen bis zum Ellbogen erst rechts dreimal und dann links dreimal. Also nicht wie bei den Händen, wo man dreimal insgesamt schöpft für beide Hände, sondern in diesem Fall, man schöpft dreimal Wasser für die rechte Hand und dreimal, oder Hand plus Arm, und danach dreimal schöpft man Wasser für die linke Hand mit dem linken Arm. Danach, dann feuchtet man seine Hände erneut an, gemäß der Sunna, man feuchtet seine Hände erneut an, und das heißt, man macht sie nass und streicht dann sich über den Kopf und beginnt mit dem vorderen Haaransatz, endet beim Nacken und geht wieder zurück bis zum vorderen Ansatz. Das heißt, man beginnt vorne und man endet auch wieder vorne. Ohne dass man jetzt danach neues Wasser schöpft, kann man jetzt mit seinen noch feuchten Händen seine Ohren auch benetzen. Und nach einer Überlieferung, die manche Ulama als Schad bezeichnet haben, dürfte man auch neues Wasser schöpfen, um damit die Ohren zu streichen. Braucht man aber nicht. Es reicht, wenn man die noch feuchten Hände benutzt und dann mit dem Zeigefinger das Innenohr benetzt und mit dem Daumen das Außenohr benetzt. Und danach wäscht man dreimal den rechten Fuß bis inklusive der Fußknöchel und danach dreimal den linken Fuß inklusive der Fußknöchel, und hiermit ist der Wudu dann beendet. Nachdem man dann sich von seinem äußerlichen Schmutz gereinigt hat, denn der Mensch, wenn er sich mit dem Wudu reinigt, erstens, er entfernt wirklichen Schmutz und gleichzeitig auch, er entfernt die Sünden, die er mit seinen Körperteilen begangen hat. Danach soll man sich noch von seiner inneren Unreinheit befreien und sein Inneres reinigen, und sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das heißt, sinngemäß übersetzt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dem Einzigen. Er hat keinen Teilhaber, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Und es gibt eine Überlieferung, wo man in diesem Moment gen Himmel schaut, aber diese Überlieferung ist daif. Und deswegen handelt man nicht danach. Wenn wir fertig sind mit dem Wudu, oder wenn wir besser gesagt, wenn wir jetzt gelernt haben, wie man den Wudu vollkommen verrichtet, sei davor gewarnt, dass man Wasser verschwendet. Egal, ob man das zu Hause macht oder ob man das in der Moschee macht, denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Verschwendung nicht, und die Verschwender sind die Gefährten der Satane. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, den Russel mit yani einem Sa' um maximal 5 Mud zu machen. Ein Sa' besteht aus 4 Mud. Ja? Und 4 Mud ist, wenn du deine beiden Hände zusammen machst und schaust, wie viel Wasser du da reinkriegst. Das ist ein Mud. Okay? Und 4 davon ist ein Sa'. Und der Prophet, heißt es, dass er 4 bis 5 Sa' hat er verwendet für 4 bis 5 Mud hat er verwendet für seinen Russel. Ja? Und ansonsten für sein Wudu hat er einen Mud dafür verwendet. Wenn jemand sagt, das ist der Prophet hat es gesegnet und deswegen braucht er nicht so viel Wasser, sagen wir, okay, dann verwendet er eben meinetwegen 2-mal so viel, 3-mal so viel, ist kein Problem. Okay? Aber was manche Leute machen, Sie öffnen den Wasserhahn aufs Äußerste und lassen das Wasser die gesamte Zeit lang fließen. Und das ist sicherlich viel mehr, als er eigentlich bräuchte, um den Wudu korrekterweise zu machen. Denn wenn du überlegst, wie viel Wasser kriegst, brauchst du in deine Nase rein, das sind ein paar Milliliter. Mehr kriegst du nicht rein. Auch in deinen Mund brauchst du nur ein paar Milliliter, damit du den Mund spülst. Mehr brauchst du nicht. طيب, dann gehen wir über, liebe Geschwister, nachdem wir mit den Sunnah-Handlungen fertig sind, zu einer weiteren Sache, die mit dem Wudu in Zusammenhang steht. Und zwar geht es um Al-Mash. Al-Mash, das Kapitel lautet das Streichen über die Ledersocken und anderes. Unsere Religion, Alhamdulillah, hat uns ein paar Sachen erleichtert im Gegensatz zu den, was vorher gesetzlich war und zu den Völkern vor uns. Und zu denjenigen Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erleichtert hat, gehört eben Al-Masah. Masah kommt vom arabischen Wort Masaha, und Masaha bedeutet reiben, streichen. Und es geht hier im Kapitel allgemein darum, dass manchmal hat man zum Beispiel Socken an oder man hat Ledersocken an, oder man hat eine Schiene oder man hat Pflaster oder man hat einen Verband oder man hat Gips. Und wie soll man damit umgehen? Darf man darüber, wie soll man damit umgehen, wenn das sich an einer Stelle befindet, an der man normalerweise Wudu oder Ghusl macht, wenn man das macht, dass man dort normalerweise waschen muss? Wie soll man damit umgehen? Erstens einmal, was die Gesetzlichkeit angeht, wir reden erstmal über das Streichen über Ledersocken. Das Streichen über Ledersocken auf Arabisch Khuf ist in zahlreichen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. So sagte Al-Hasan al-Basri rahimahullah, 70 Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben mir erzählt, dass sie über ihre Ledersocken streichen. Und Imam an-Nawawi rahimahullah sagte, es haben so viele das Streichen über Ledersocken überliefert, dass man sie nicht mehr zählen kann. Das Streichen über Ledersocken, darüber gab es am Anfang eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, aber das ist nachher aufgehoben worden, diese Meinungsverschiedenheiten. Heutzutage, die Gelehrten von Ahl Sunnah sind sich darüber einig, dass diese Sache erlaubt und gesetzlich ist. Weil manche Gelehrte haben gesagt, dass es aufgehoben worden ist durch Surat Al-Ma'idah, denn Surat Al-Ma'idah gehört zu den letzten Suren, die überhaupt herabgesandt worden sind, und Allah darin ordnet uns die Waschung der Füße an. Aber richtigerweise ordnet Allah subhanahu wa ta'ala uns zwar die Waschung der Füße an, aber in einer anderen Lesart, weil es heißt وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, das bedeutet, streicht euch über eure Köpfe und wascht eure Füße bis zu den Fußknöcheln. Aber in der anderen Lesart heißt es وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Und manche Gelehrte haben gesagt, dass hiermit das Streichen gemeint ist, weil es dann heißt, streicht euch über euren Kopf und über eure Füße. Aber unabhängig davon, diese Ansicht ist aber anfechtbar, also es ist nicht ganz deutlich, ob das wirklich mit Masah zu tun hat, aber was zweifellos der Fall ist, dass manche Sahaba radiallahu ta'ala anhum auch nach der Offenbarung von Surat Al-Ma'idah gesehen haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Ledersocken gestrichen haben. Dazu gehört Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu, seinen Hadith haben wir vorhin schon erwähnt, denn er hat im Feldzug von Tabuk den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er es gemacht hat, und der Feldzug von Tabuk war nach der Offenbarung von Surat Al-Ma'idah. Was ist der Hukum über das Streichen über Ledersocken? Die Antwort lautet, er ist Mubah. Das Streichen über Ledersocken ist Mubah. Das bedeutet, wenn man sie anhat, lässt man sie an. Und wenn man sie nicht anhat, braucht man sie nicht extra anziehen, um eine zusätzliche Belohnung dafür zu bekommen. Also wenn wir sagen würden, es ist eine Sunna, dann würde es bedeuten, zieh sie an und mach Masah darüber, ist besser, als wenn du es nicht machen würdest. Aber wir sagen, diese Regelung, Al-Masah, ist eine Erleichterung. Und eine Erleichterung wird es, es ist Mubah für dich. Deswegen, wenn du sie anhast, darfst du darüber streichen, aber wenn du sie nicht anhast, dann natürlich, du darfst sie anziehen, darüber zu streichen, aber du kannst sie auch auslassen und dann deine Füße waschen. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: إذا توضع أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. Wenn jemand den Wudu vollzieht und Ledersocken angezogen hatte, so soll er über sie streichen. Wenn er will, braucht er sie dann nicht ausziehen, außer aufgrund von Janaba, das heißt, wenn er Junub ist. Dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass es ihm freigestellt ist, wenn er will. Ja? Und das bedeutet, dass eben Mubah ist. Natürlich kann es Situationen geben, in der es besser ist, dass man darüber streicht, wie zum Beispiel, wenn man unter Leuten ist, die diese Sache leugnen, oder unter Leuten ist, die sich diese Sache nicht kennen und man möchte die Sunna verbreiten, dann ist es eine gute Sache, indem man so etwas natürlich praktiziert. Der Prophet sagt, es war außer aufgrund von Janaba, aber gemeint ist nicht nur die Janaba, sondern gemeint ist der Hadath allgemein, der große Hadath, und darunter fällt also auch die Wöchnerin, die Frau, die sich im Nifas befindet, oder die menstruierende Frau, die Frau, die sich im Haid befindet. Wie lange ist der Masah gültig? Der Masah ist gültig, je nachdem, ob man auf der Reise ist oder ob man nicht auf der Reise ist. Wenn man auf einer Reise ist, Entschuldigung, wenn man sesshaft ist, das heißt Arabisch Muqim, das heißt nicht Reisender, nicht Musafir ist, dann darf man 24 Stunden lang den Masah anwenden. Es geht also nicht um 5 Gebete, sondern es geht um 24 Stunden. Und wenn man auf der Reise ist, und die Reise ist eine erlaubte Reise, dann darf man insgesamt 3 volle Tage lang den Masah vollziehen. Und wenn ich sage erlaubte Reise, das heißt, es gilt nicht für die verbotene Reise. Denn es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Reise verbietet, wie eine Frau zum Beispiel, die ohne Mahram verreist, und dann gibt er dann auch noch Unterstützung bei dem Verbot, was sie macht. Ja? Deswegen, wenn jemand eine verbotene Reise vollzieht, dann darf er von den Erleichterungen der Scharia nicht profitieren, denn das wäre ein Widerspruch zu dem Sinn der Gesetzgebung. Der Sinn der Gesetzgebung ist es, dir das zu erleichtern, was Allah dir gesetzlich gemacht hat, und nicht dir bei Verbotenen behilflich zu sein. Shuraih ibn Hani sagte, ich ging zu Aisha radiallahu anha, um sie über das Streichen über Ledersocken zu fragen. Da sagte sie, geh zum Sohn von Abu Talib, das heißt Ali radiallahu anhu, und frag ihn, denn er pflegte mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu verreisen. Dann fragten wir ihn und er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab dem Reisenden 3 volle Tage und dem Sesshaften einen vollen Tag. Na, machen wir an dieser Stelle Pause, inshallah, bis der Adhan, und dann machen wir weiter, inshallah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nutzen wir noch ein paar Minuten aus für ein weiteres Thema, und zwar, wenn man mit dem Masah beginnt, stellt sich die Frage, nachdem wir gelernt haben, dass wir als Muqim 24 Stunden lang zur Verfügung haben für den Masah, stellt sich die Frage, wann beginnen diese 24 Stunden? Denn theoretisch gesehen, sie könnten beginnen ab dem ersten Mal, es könnte beginnen, ab dem man sie angezogen hat, die Socken. Aber sie könnten auch beginnen, nachdem man zum ersten Mal sein Wudu verloren hat, nachdem man sie angezogen hat. Oder sie könnten beginnen, nachdem man zum ersten Mal gestrichen hat über die Ledersocken. Und die Antwort lautet, Sie beginnen zum ersten, sie beginnen, sobald man zum ersten Mal, nachdem man sie angezogen hat, den Wudu verloren hat. Das heißt also, wenn du Wudu hast, komplett mit, und du hast auch deine Füße gewaschen, dann darfst du ja deine Ledersocken anziehen. Darüber reden wir inshallah ta'ala noch. Dann ziehst du deine Ledersocken an und danach, während du sie anhast, verlierst du jetzt den Wudu. Jetzt darfst du darüber Masch machen, wenn du Wudu machst. Und ab diesem Zeitpunkt, wo du dein Wudu verloren hast, beginnt diese 24 Stunden. Der Beweis dafür ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Yamsahu al-musafiru ala al-khuffayn thalatha layalin wal-muqimu yawman wa layla. Der Reisende, wortwörtlich heißt der Reisende, streicht über seine Ledersocken 3 Tage lang und der Sesshafte einen Tag und eine Nacht, also 24 Stunden. Und gemeint ist aber mit dem Hadith nicht, dass er tatsächlich streicht. Also wenn man sagt, die 24 Stunden beginnen, sobald man anfängt zu streichen, aufgrund der offensichtlichen Bedeutung des Hadithes. Denn das heißt, der Reisende streicht über seine Socken 3 Tage lang als Reisender. Dann sagen wir, dann würde bedeuten, wenn das die offensichtliche Bedeutung ist, dann würde es bedeuten, er streicht die ganze Zeit und das stimmt ja nicht. Und er streicht einmal und dann wartet er, bis er das nächste Mal wieder streicht, richtig? Deswegen, das ist nicht die gemeint mit dem Hadith. Gemeint mit dem Hadith ist, dass er es darf. Er darf 24 Stunden lang. Ja, und ab wann darf er streichen? Ja, sobald er Wudu verloren hat. Sobald er Wudu verloren hat, darf er streichen. Beginnt für ihn diese Phase. Wallahu ta'ala alam. Was ist aber, wenn er den Wudu vollzogen hat und dann hat seine Ledersocken angezogen und dann verliert er den Wudu durch Einschlafen. Dann verliert er den Wudu durch Einschlafen. Ab wann berechnest du den Zeitpunkt? Denn entweder du kannst den Zeitpunkt berechnen ab dem Zeitpunkt, wo du eingeschlafen bist, oder ab dem Zeitpunkt des Erwachens. Richtig? Der erste Zeitpunkt ist problematisch, weil du nicht weißt, wann du eingeschlafen bist. Du kannst es schätzen, aber du weißt es nicht mit Gewissheit. Aber wenn du aufwachst, weißt du mit Gewissheit, richtig? Deswegen, du gehst vom zweiten Zeitpunkt aus, aber in der Praxis gehst du auf Nummer sicher und gehst vom ersten Zeitpunkt aus. Der erste Zeitpunkt ist unsicher, aber du baust trotzdem darauf auf, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Ja? Aber wenn du es ganz genau nehmen willst, gewiss ist erster Zeitpunkt, bei dem du aufgewacht bist. Das heißt also, wenn jemand sich um 13 Uhr bis 15 Uhr schlafen legt, darf er sich auf 15 Uhr berufen, aber sicherer ist, wenn er von 13 Uhr ausgeht. Dann kommen wir zu den Bedingungen für das Streichen über die Ledersocken. Die erste Bedingung ist, dass die Ledersocken tahir sind. Denn ihr wisst ja, Ledersocken sind aus Leder, wie der Name besagt. Und Leder ist die Haut von Tieren. Und diese Haut von Tieren, sie kann tahir, aber sie kann auch najis sein. Je nachdem, ob diese Haut gegerbt worden ist oder nicht. Auf Arabisch Dibar. Und wenn es dann auch zu Leder gebracht worden ist, kommt es darauf an, ist es ein Tier, deren Haut man auch zu Leder verarbeiten darf oder nicht. Weil es, wenn es zum Beispiel ein Hund war und du nimmst die Haut des Hundes, der Hund ist richtigerweise najis und wenn du seine Haut gerbst, dann wird dadurch die Haut nicht tahir, gemäß der Mehrheit der Ulama. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem anderen Tier, das man gerben dürfte, zum Beispiel ein Fuchs, ja, oder ein Wolf, oder was auch immer man macht, weil diese Tiere, da gibt es ein Hadith, dass eine Haut, wenn man sie gerbt, wird sie tat. Aber darüber haben wir schon bereits gesprochen. Ebenso nach manchen Ulama, aber nicht bei uns, muss das Leder auch mubah sein. Das heißt, also darf nicht gestohlen sein. Ja? Aber diese Bedingung lassen wir weg, weil wir gesagt haben, wir bleiben bei einer Ansicht, ne? Und bei der bevorzugten Ansicht. Das heißt, wir können umgekehrt sagen, richtigerweise ist die Tatsache, dass die Ledersocke gesetzlich erlaubt ist, keine Bedingung für die Gültigkeit des Masch. Das heißt nicht, dass man das darf, aber es geht hier darum, ob der Masch gültig ist oder ob er nicht gültig ist. Stell dir vor, das ist genauso wie ist das Gebet eines Mannes gültig, der sich einkleidet mit Seide und dadurch seine Aura bedeckt. Hier sehen wir, dass er hat diese Gebetsbedingungen erfüllt. Er hat seine Aura bedeckt, aber er hat einen Stoff verwendet, den er nicht benutzen darf als Mann. Ein Mann darf keine Seide tragen. Ja? Und trotzdem sagen wir, sein Gebet ist gültig, weil was er an Verbot gemacht hat, hat nichts zu tun mit der Gebetsbedingung an sich. Dann eine weitere Bedingung, als zweite entscheidende Bedingung ist, dass der gesamte Fuß bedeckt ist. Denn normalerweise gilt es, dass wir den Fuß waschen müssen. Und der Masch über die Ledersocken ist ein Ersatz, auf Arabisch Badal, für das Waschen der Füße. Und es gibt eine Regel, sie lautet, dass ein Ersatz, ein Badal, den gleichen Regeln unterworfen ist, wie das Ersetzte. Das Ersetzte ist Al-Mubdal, und das ist das Waschen der Füße. Das heißt, grundsätzlich gilt für das eine auch, was für das andere gilt. Es sei denn, wir kennen einen Beweis. Und hier kennen wir keinen Beweis und deswegen gilt, dass der gesamte Fuß bedeckt sein muss. Also wenn jemand zum Beispiel Strümpfe oder Ledersocken hat, die den Fußknöchel nicht bedecken, also diese so kurze Strümpfe sind, dann darf er darüber auf keinen Fall streichen. Und die letzte und entscheidende Bedingung ist, dass man mutawaddi gewesen ist. Das heißt, man muss Wudu gehabt haben, komplett, inklusive Waschen der Füße. Und danach erst hat man seine Ledersocken angezogen. Wenn man es anders gemacht hat, ist es nicht erlaubt. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Person kein Wudu hat, du hast jetzt zum Beispiel kein Wudu, und jetzt ziehst du deine Ledersocken an, und danach willst du das Wudu machen und über diese Ledersocken streichen, das geht nicht. Du musst erst Wudu haben, dann deine Ledersocken anziehen, und danach, wenn du dann Wudu machen willst, darfst du. Danach darfst du dann Wudu machen. Wallahu a'lam. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Al-Mughira ibn Shu'bah radiallahu anhu. Er sagte, und zwar er beschreibt uns, dass er einmal die Ledersocken des Propheten ausziehen wollte. Und dann sagte der Prophet zu ihm, da'huma, lass sie, denn ich habe sie angezogen, während meine Füße gewaschen waren. In yadkhaltuhuma tahiratayn. Und deswegen die Begründung des Propheten weist darauf hin, dass es eine Rolle spielt. Sonst hätte er diese Aussage nicht getroffen, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, dass man also vorher mutawaddi sein muss. Mutawaddi heißt, dass man Wudu hat. Manche reden sogar von einem Ijma'. Dann möchte ich an dieser Stelle Stopp machen und beim nächsten Mal machen wir dann weiter, inshallah ta'ala, mit dem Masch über Jawrab, über Wollsocken. Wa sallallahu wa sallam baraka min Muhammad.